Als sich wieder eine zahlreiche Gesellschaft im Garten der Frau Katharina versammelt hatte, konnte diese die Heiterkeit nicht finden, die man sonst an ihr gewohnt war. Die Ruhe des Herzens, die sie in Jahren errungen hatte, war ihr verloren gegangen. Während der Musik benutzte der Dechant einen Augenblick, um mit ihr in den Raum eines Fensters zu treten. »Ihr habt mir, schöne Frau«, begann er, »nicht erlaubt, euch früher zu sehen und euch allein zu sprechen. Warum sollen wir miteinander grollen und schmollen? Bezwingt euer Herz und stellt euch mir wieder so unbefangen wie ehemals gegenüber.« »Wenn ihr mich nicht unnötig quält«, antwortete sie, »so erwächst auch wohl das alte Vertrauen wieder unter uns.« Und sie wendete sich wieder zur Gesellschaft, zu welcher jetzt auch der Küster Wundrich getreten war. Dieser ging dem Dechanten entgegen und erzählte ihm, wie die alte Gertrud immer noch fantasiere. »Bald hält sie sich für verzaubert«, sagte er, »und bald hält sie selbst sich für diese Zauberin. Der böse Geist habe sich ihr einverleibt, um den ehemaligen Guten aus ihr zu vertreiben«, sagt sie. »Ich fürchte, sie hat ihren Verstand auf immer verloren.« »Es ist zu befürchten«, sagte der Dechant. »Die Beispiele sind neuerdings nicht selten, dass durch seltsame Künste das Gemüt eines andern bezwungen werden kann.« »Herr Dechant«, rief Friedrich aus, »Sie äußern plötzlich Vorstellungen, gegen welche Sie doch kämpfen sollten.« »Junger Mann«, erwiderte der Dechant mit einiger Hoheit, »solange alle Kirchenväter die Möglichkeit der Einwirkung böser Geister gar als Lehrsatz aufstellen, solange sind wir beide wohl zu ungelehrt, ihn für Unsinn erklären zu dürfen.« Katharina sah den Dechant mit verwunderten Augen an, und Friedrich rief unwillig aus, »Nun wahrlich, wenn wir dahin zurückkehren, so wandeln wir im finstern Joch des Aberglaubens wieder. Von euch hätte ich solchen Ausspruch am wenigsten erwartet.« »Wie ich mich den Gesetzen der Obrigkeit unterwerfen muss«, sagte der Dechant, »so muss ich auch jenen Satzungen Folge leisten, die mir die Kirche hinstellt, auch wenn meine hinfälligen Sinne sie vielleicht nicht begreifen können. Doch selbst der Zweifler wird manches, was in der geheiligten Offenbarung von bösen Geistern steht, einsehen müssen. Vermögt ihr denn die wunderbare Kraft des Willens zu leugnen? Was gewinnen wir nicht durch diesen, wenn wir ihn zu höchster Energie hinaufspannen? Hat unsere Herzensliebe auf Freunde, Verwandte und Kinder keinen Einfluss? Unser Gebet nicht auf die Geister der Verstorbenen? Erzählen Liebende nicht, dass sie die Gedanken und Gefühle des Andern aus weiter Ferne spüren? Und dem bösen Willen? Ihm sollte alle Kraft des Wirkens mangeln? Eher doch ist dieser stärker noch als jener, da sich unsere verderbte Natur mehr zum Hass hin als zur Liebe neigt. Also ist es auch nicht ganz vernunftwidrig anzunehmen, dass der feste Vorsatz verdorbener Menschen auf den Reinen verderblich wirken könne, vorzüglich, wenn dieser dem Feinde keine Vorsicht entgegensetzt. Will der Rechtgläubige diese Wirkung, die eine unsichtbare ist, als Geister sehen, so kann der Zweifler gegen diesen Ausdruck, der doch für Willenskraft steht, nicht viel einzuwenden haben. Wer also das Gute glauben kann, muss nicht mit eigensinniger Willkür das Böse leugnen wollen.« Mit diesen Worten entfernte sich der Dechant. Der Küster folgte ihm, denn beide wollten noch für die alte Gertrud Sorge tragen. Die Gesellschaft begab sich nun in die Kühle des Gartens. Kaum eingetreten, wurde ihre Aufmerksamkeit nach der Tür des Gartens gerichtet, durch welche die hohe, schöne Gestalt eines Jünglings eintrat, dem einige geschmückte Diener folgten. Er war in himmelblauen Samt gekleidet, sein Barett mit Edelsteinen und einer kostbaren Reiherfeder geschmückt. Er ging auf die Wirtin zu, verneigte sich vor ihr, indem er den Hut abnahm, und sagte mit feinem Ton, »Ihr kennt mich wohl nicht mehr, schöne Frau. 12 Jahre sind es her, da war ich noch der arme kleine Köstein, der eurer Güte so manches zu danken hatte.« »Ist es möglich?« sagte die Frau verwundert. »Wie kann man sich so verwandeln? Nein, niemals, gnädiger Herr, hätte ich euch wiedererkannt.« Man setzte sich, und Köstein nahm seinen Platz neben der Frau des Hauses. »Mein Schicksal«, sagte er, »ist wirklich ein außerordentliches zu nennen. Arm, ohne Eltern lebte ich hier in dieser Stadt. Die Geistlichkeit nahm sich meiner Erziehung an. Der reiche Bürger Jacques P. eröffnete mir sein Haus und behandelte mich wie sein Kind. Von ihm nach Gent geschickt, nahm Graf von Etampes mich gütig auf und stellte mich unserem Herzog, dem guten Philipp, vor, der mich ebenfalls wie einen Sohn behandelte. Er schenkte mir Haus und Gut und wollte bald nicht mehr ohne meine Gesellschaft sein. Er hat mich zum Ritter und reich gemacht, und ich darf mich rühmen, dass ihm mein Wort, mein Rat sehr wichtig ist. Mein Vetter, der Kanonikus Melchior, fuhr er fort, meldet mir, dass jener Mörder, den nie zufällig sei, entdeckt worden und krank im Spital liege. Dieser boshafte Mensch, den ich ehemals gekannt habe, muss dringend mir erklären, was er gegen uns im Schilde führt. Plötzlich erhob er sich und rief aus: »Ei, ist das nicht unser alter Vater Labitt? Ihr lebt also noch!« Und er umarmte den Dichter mit vieler Herzlichkeit. »Ihr habt wohl«, sagte er dann, »alle die losen Streiche vergessen, die wir Buben euch damals spielten.« »Freilich, freilich«, sagte der Alte, »jetzt seid ihr ein Staatsmann und von großem Einfluss. Hütet euch nur, dass euer Mutwille unseren alten Herzog nicht beschädigt.« »Immer noch wie sonst«, sagte Köstein lachend. »Der Herzog kennt seine Leute und weiß sie zu wählen. Seine Feinde stehen leider auf der Seite seines Sohnes. Wir haben hinlänglich gegen diese zu kämpfen und müssen stets ein wachsames Auge auf ihre Bewegungen haben. Ja, mein alter Freund, wie hätte ich mir vor 12 Jahren einbilden können, dass ich jetzt mit großen Herren und Regenten auf dem vertrautesten Fuß bin? So sehr, dass unser Herzog kaum eine Bitte mir versagt.« »Könnte man auf diesem Wege nicht«, sagte der Dichter, »unsern zu eifrigen, stellvertretenden Bischof entfernen. Der Mann macht sich lächerlich und kann dem geistlichen Stande keine Ehrfurcht erwerben.« »Mit der Geistlichkeit«, antwortete Köstein, »lassen wir uns nicht ein. Mein edler Herzog will für einen rechtgläubigen Christen und einen Verteidiger der heiligen Kirche gelten. Er hat auch keinen Einspruch sich erlaubt, als man gestern bei Langres einen Gottlosen verbrannte, wegen irgendwelcher Lehren, die man ihm zur Last legte.« »Wie?« rief Frau Katharina mit Entsetzen aus. »Wo ist die Überzeugung geblieben, dass solche Grausamkeiten niemals mehr geschehen dürfen?« Friedrich hatte sich im Unwillen erhoben. Labitt sah schwermütig aus. Aber Köstein sagte gleichgültig: »Liebe Leute, was soll denn mit Menschen geschehen, die auf keine Vermahnung, weder weltliche noch geistliche, etwas geben wollen? Immer besser, man verbrennt sie, als dass sie noch viele mit ihrem bösen Beispiel und Wandel anstecken.« Beklommen trennte man sich. Jacques P., einer der reichsten Bürger von Arras, gab alljährlich ein großes Fest, zu welchem er die meisten seiner Bekannten einlud. Am schönen Sommertage strömte die große Schar von Gästen nach seinem glänzend aufgeschmückten Hause. Auf das Fest waren diesmal alle besonders begierig, denn der Günstling des Herzogs, der junge Köstein, glänzte heute hier, wo er als Knabe, der von Wohltaten erzogen wurde, von denselben, die ihm heute ihre Ehrfurcht bezeigen mussten, noch vor 12 Jahren kaum war beachtet worden. Alle waren neugierig darauf, wie sich dieser Emporkömmling benehmen würde. Er war früher gekommen und wandelte Arm in Arm mit dem alten Jacques P. durch die aufgeputzten Räume. Der Holzhändler erfreute sich an dem heitern Wesen seines ehemaligen Schützlings, dem es wohltat, einmal den Zwang des Hofes zu vergessen. Nachdem man die unzähligen Gäste empfangen hatte, gaben schmetternde Trompeten das Zeichen, sich an die Tafel zu begeben. Eine anmutige Musik ertönte, guter Wein und treffliche Speisen erfreuten alle Herzen, und man sah im ganzen Saal nur heitere Gesichter und hörte nur fröhliches Schwatzen. »Leider«, verkündete der Wirt, als es etwas ruhiger war, »hat unser guter alter Wundrich nicht kommen können, denn er hat so viel mit der kranken Gertrud zu tun. Er fürchtet gar, dass sie wahnsinnig bleibt. Warum muss uns eine fromme, fast heilige nur so aus Reih und Glied laufen und im Narrenturm noch enden?« fragte er betrübt. »Weil alle Extreme sehr nah beieinander liegen«, erwiderte der Dechant. »Wir wissen, wie schnell Liebe sich in Hass verwandeln kann oder dass selbst brünstigste Seelen sich plötzlich vom Schöpfer abwenden und das Heilige zu vernichten suchen. Ganz richtig, sagte Flamand, ein junger Advokat. 3 Meilen von hier liegt ein Dorf, in welchem der Schulze 4 alte Weiber hat verklagen lassen, die Hexen sein sollen. Jedes Weib und jeder Mann im Dorf steht nun in Gefahr, ebenfalls verklagt zu werden, denn die Wahnwitzigen dürfen nennen, wen sie auf dem Hexensabbat gesehen haben wollen. Der Ritter Beaufort fragte darauf den Dechant: Wie kommt es, geistlicher Herr, dass der Bischof oder der Priesterorden solchem Unfug nicht entgegensteuern? Dieser erwiderte mit einem Lächeln: Es ist schon sonderbar. Geschieht etwas Ruchloses, so heißt es, das hätten die Priester verhindern müssen, und man macht uns gewissermaßen des Verbrechens mitschuldig. Steuern wir aber einem Übel entgegen und halten Strafen für notwendig, so fordert man Langmut und Vergebung von uns und meint, die Kirche sei nur da, um zu segnen. Warum wollt ihr mich so missverstehen? Sagte Beaufort. Euer Stand ist so notwendig wie jeder andere auch. Aber einem Wahnwitzigen, der sein Amt missbraucht, dürft und müsst ihr entgegentreten. Fragen wird man dürfen, wo der finstere Aberglaube unter jenen Landbewohnern herkommt. Wie ist es möglich, dass ein Schultheiß, der als der Klügere von der Gemeinde gewählt wird, auf solchen Unsinn hört? Doch nur, weil die Priester auf dem Lande sowie die Lehrer in den Schulen dort zu unwissen sind und weder Vernunft noch wahre Religion kennen und jene Stellen ihnen nur anvertraut werden, weil sie zu keinem anderen Geschäfte brauchbar sind. Indes die gebildeten, gelehrten Geistlichen nur nach Einkünften und hohen Plätzen streben, gleichgültig ihre Zeremonien üben und den Bürger und das Volk sich selber überlassen. Gerade diese Gesinnung ist es, sagte der Dechant aufgebracht, welche den Einfluss der Kirche schwächt, ja vernichtet. Wie sollen wir erziehen, wenn sich jeder klüger als die Kirche wähnt? Ihr seid zu scharf, Herr Dechant, rief Köstein von seinem Sitze gleichgültig hinüber. Wie sehr die geistlichen Herren nur auf ihren Vorteil sehen, das ist eine Sache, über die schon in alten Zeiten geklagt wurde. Edle Herren, rief Jacques-Épée jetzt, Freunde sind wir doch alle, sonst wären wir nicht hier versammelt, und kein Wohlwollender wird ein hastiges Wort übel auslegen wollen. Die Mahlzeit war geendet und alle standen auf, mehr verstimmt als erheitert. Man begab sich in einen anderen Saal, um den Nachtisch zu genießen. Katharina war nachdenkend. Sie hatte sich in ein Bogenfenster zurückgezogen. Starr sah sie vor sich nieder und sann nach, warum ihr Gemüt so sonderbar bewegt war. Als sie die Augen erhob, erschrak sie über den Dechanten, der sich still an ihre Seite gesetzt hatte. »Ihr habt euch mir entzogen«, sagte er, »wollt euch immer mehr entfremden. Seht doch ein, schöne Freundin, dass 2 Menschen, die Verstand haben, verbunden bleiben sollten. Wenn es wahr ist, dass ihr mit Friedrich nicht in jener Verbindung steht, die ich argwöhnte, so bitte ich Sie, Holdselige, mein Gesuch doch noch einmal zu überdenken.« Katharina sah ihn mit großen Augen durchdringend an. »Es kann nicht sein«, sagte sie ruhig. »Ich erkläre es euch hiermit fest und bestimmt.« »Ihr werdet es einmal bereuen«, fuhr der Dechant dringend fort. »Erinnert ihr euch einer alten Armgard, die aus eurem Hause sich mit einem Bauern verheiratete?« »Oh ja«, antwortete sie. »Sehr gut, eine Unglückliche. Ich habe sie schon mehrmals unterstützt. Sie ist krank und gebrechlich geworden.« »Jetzt sitzt sie draußen im Gefängnis«, sagte der Dechant, »und wird morgen zur Stadt gebracht werden.« »Was hat sie begangen?« fragte Katharina in großer Spannung. »Ein Verbrechen, an welches ihr nicht zu glauben vorgebt, das aber unser Bischof als das Größte und Ungeheuerste ansieht.« »Wie?« rief Katharina mit krankhaftem Lachen. »Eine Hexe ist sie wohl gar.« »Sie hat sich selbst als solche angegeben«, erwiderte der Dechant, indem er scharf in das Auge der Frau Denizelle blickte. »Die Sache wird untersucht werden, und das geistliche Gericht wird sondern, was Wahnsinn, was Wahrheit ist.« »Wahrheit«, rief sie fast kreischend, »sagtet ihr Wahrheit?« »Wohl Wahrheit«, fuhr der Dechant milde fort, »wie anders? Unser Bischof ist, wenn auch beschränkt, doch fromm. Die Sache wird sich, so hoffe ich zuversichtlich, bald zum Guten wenden.« »So könnt ihr sprechen«, sagte Katharina, »ihr, von dessen Lippen ich noch vor wenigen Tagen ganz andere Gedanken und Worte vernahm.« Wie ich gegen die vertrautesten Freunde zu den Geliebten meiner Seele rede, sagte der Priester, ist ganz ein anderes. Zu diesen wollt ihr aber nicht mehr gehören. Ihr kündigt mir im Gegenteil euren Hass an. Diese Hexen schwören, dass sie auch andere auf jenem Sabbat angetroffen haben. Sie nennen Namen, wissen Geheimnisse von solchen Personen, die sie auf natürlichem Wege nicht haben erfahren können. Darum, meine Liebe, ist es jetzt mehr Not als je, Freunde zu haben. Er fasste die Hand der Frau und sah sie mit zärtlichem Blicke an. Katharina zog sie zurück und sagte mit kaltem Ton: »Nun, diese Armgard, die seit 2 Jahren von meinen Wohltaten lebt, nicht wahr? Sie hat schon ausgesagt, dass sie auch mich dort angetroffen hat.« »Nicht anders, geliebte Katharina«, sagte der Dechant mit sanfter Stimme. »Ihr seid die allererste, die sie genannt hat.« Jetzt stand die Frau auf, erhob sich in ihrer ganzen Größe und sah stolz auf den Dechanten hinab. »Ihr dauert mich unendlich«, sagte sie, »aber es schneidet mir durchs Herz, dass ich euch so tief verachten muss. Dafür also, dass ihr mich gegen solche Aussagen in Schutz nehmen wollt, soll ich euch meine Gunst verkaufen. Nie wird das geschehen, nie!« »Natürlich nicht«, sagte der Dechant. »Was könnte euch denn gefährden? Es tut mir leid, euch diesen Schrecken gemacht zu haben. Doch wodurch nur hab ich diese eure Härte verschuldet?« »Wodurch?« rief sie mit schneidendem Ton. »Dadurch, dass ihr euch nicht gleich diesen schändlichen Dummheiten widersetzt habt und dass ihr mich auf so wohlfeile Art zu eurer Sklavin machen wolltet. Ich will euch nie wiedersehen.« Sie wollte sich mit dem Ausdruck der tiefsten Verachtung entfernen, aber der Dechant hielt sie gewaltsam beim Kleide fest und setzte sie wider ihren Willen in den Sessel zurück. »Ganz so ist es nicht«, sagte er dann. »Bei Gott, nicht so schlimm habe ich es mit euch gemeint.« »Was wollt ihr mir?« sagte sie ihn abwehrend. »Ich kenne euch nicht mehr. Soll ich euch mit Füßen von mir stoßen?« »Ihr sprecht«, sagte der Dechant wieder bitter und mit einem grinsenden Lächeln, »wie eine Fürstin der Tugend. Ja, wehrt euch, wenn auch nicht gegen die Aussagen der blödsinnigen Armgard, so doch gegen den Ernst, der euch von einer anderen Seite droht. Ja, es wird ernst, so wenig eure Hochfahrenheit auch dem warnenden Freunde glauben will.« Bei jenem Einsiedler, den man in Langres den Prozess gemacht und dann verbrannt hat, und der teils frei, teils auf der Folter gestanden hat, dass er ein verruchter Ketzer war, hat man auch Blätter von eurer Hand gefunden. Niemand anders war dieser Missetäter als euer geliebter Robert. Katharina stieß einen lauten, durchdringenden Schrei aus und sank totenblass und regungslos wie eine Leiche in den Sessel. Alles lief herbei. Man hatte schon mit Verwundern dem lebhaften Gespräche aus der Ferne zugesehen. Der Wirt war um die Frau sehr besorgt. Er ließ eine Sänfte holen und die Kranke, als sie wieder bei Besinnung war, nach ihrem Hause führen. Der Dechant war, ohne dass man es bemerkt hatte, fortgegangen. »Was kann geschehen sein?« fragte Jacques-Épée. »Ich meinte immer, unser Herr Dechant sei mit der Frau Katharina gut Freund. Ist es nicht, als wenn heute böse Geister in meinem Hause ihr Spiel trieben? Noch nie sind alle meine Gäste so verstimmt gewesen.« Indem vernahm er im benachbarten Zimmer wieder ein lautes Gezänk. Köstein war es, der trunken und vom Zorne heiß gegen Friedrich den Degen gezogen hatte. Einige Männer suchten ihm gerade die Waffe aus der Hand zu ringen. Er hatte noch einige Kelchgläser Wein auf das Wohlsein des Herzogs Philipp erhoben. Der Ritter Beaufort hatte ihm Bescheid getan und dann auch die Gesundheit des Prinzen Karl ausgebracht, welche Köstein in seinem Übermute verweigerte. Beaufort und sein Sohn Friedrich hatten dies übel empfunden, und Köstein, anstatt sich zu besinnen, hatte sich in heftige Schmähungen gegen den Prinzen ergossen. »Bösewichter«, rief er eben, »ich will euch lehren, meinen Fürsten respektieren. Was soll uns dieser Prinz, dieser Händelmacher?« Jacques-Épée trat zu dem Wütenden, den die Männer noch festhielten. »Schreit nicht so alberne Reden heraus«, sagte er und nahm ihm das Schwert aus der Hand. Plötzlich nahm Köstein ganz freundlich den alten Jacques-Épée beim Kopf, küsste ihn herzlich und sagte, »Ihr wisst, wie man sich gegen Gäste, die am Hofe vielen Einfluss haben, zu betragen hat. Kauderwelsche Menschen aber, wie der alte Ritter dort, haben in dem Nest hier keine Lebensart gelernt. Aber wartet nur, ihr tückischen Kleinbürger. Der Prinz, Graf Etampes, ja der Herzog selbst, soll es erfahren, wie schlecht ihr von ihm gesprochen habt. Dann wollen wir sehen, ob ihr nicht euren rebellischen Nacken beugt. Gevattersmann, sagte jetzt Jacques-Épée, trink einen Becher kühlen Brunnenwassers. Du hast die Gabe, den Leuten Unrecht zu tun und sie ohne Not zu beleidigen. Aber Herr Beaufort und wir haben auch die Gabe, dir zu vergeben und einzusehen, dass du ein junger, leichtsinniger Tor bist, dem die Hofgunst in den Kopf gestiegen ist. Köstein lachte wieder und umarmte von Neuem seinen Wirt. »Genau so ist es«, sagte er fröhlich. »Du hast es getroffen. Du bist der Verständigste hier. So nehme ich es denn gnädig an, dass der Ritter und sein Sohn mich um Verzeihung bitten und vergebe den guten Leuten.« Er umarmte beide und damit verabschiedete er sich. Jacques-Épée begleitete ihn hinaus. Froh kam er zurück, um endlich doch noch eine ruhige Stunde zu genießen, als eine neue Erscheinung alle, die noch zugegen waren, erschreckte. Der Küster Wundrich stürzte blass und mit allen Zeichen des Entsetzens herein, gefolgt von Peter Carieux, dem reichsten Tapetenwirker der Stadt. »Verzeiht«, begann er mit erregter Stimme, »verzeiht, dass ich mit meinem Eintritt euch erschrecke. Doch wisst ihr alle, dass unsere Gertrud seit einiger Zeit da niederliegt und ich sie pflege. Auch habt ihr von dem Geschwätz gehört, dass einige dumme alte Weiber sich selbst für Hexen angegeben haben. Alle glaubten wir, über diesen Unsinn lachen zu können. Eine alte Magd nun, die ihr zuweilen etwas hilft, erzählte ihr von diesen Albernheiten. Und als ich Gertrud heute besuchte, bittet und drängt sie plötzlich, den Bischof schnell zu holen. Ich suchte ihr, die Grille auszureden, aber sie beharrte fest, sie müsse ihm ganz Wichtiges entdecken. So trug ich denn dem Bischof die Sache vor, und dieser ging mit mir zu ihr hinaus. Wie wir hineintraten, fand ich die Alte wie verwandelt. Sie hatte fast das Wesen einer Trunkenen. Ihre Augen glänzten auf unnatürliche Art, und höhnisch lachte sie mir ins Gesicht. Der Bischof breitete die Arme aus, segnete sie und sagte, »Fromme Frau, sei mir gegrüßt.« Sie sah ihn an und lachte wieder, beugte sich dann und fiel zu seinen Füßen nieder. »Ihr irrt, o gnädiger Herr«, rief sie, »ich wollte euch eröffnen, dass ich die größte, die allerschlimmste Sünderin bin. Seit Jahren heuchle ich in Bosheit, Christentum und Frömmigkeit. Dem Satan und allen Teufeln habe ich mich verschrieben. Eine Hexe bin ich, eine Zauberin. Nehmt mein Bekenntnis an, glorreichster Herr, und bringt mich auf den Scheiterhaufen.« Der Bischof stand da, in Staunen aufgelöst. Ich entsetzte mich vor diesem Wahnsinn und näherte mich demütig ihm, um den Unsinn der Alten zu entschuldigen. Doch der Bischof wies mich streng zurück und hieß mich schweigen. »Seit langem«, rief er, »habe ich eine solche Entdeckung von euch, Frau Gertrud, erwartet.« Ich fuhr zurück, denn auf solche Rede war ich nicht gefasst. Er aber hieß seine Diener die Häscher holen. Schon hatte sich der Pöbel versammelt. Der Bischof trat heraus. »Wir haben«, rief er, »hier eine schreckliche Zauberin und Hexe entdeckt.« »Ja«, rief Gertrud mit gellender Stimme, »ja, ich bin eine Hexe und mit dem Satan vermählt.« Ein Zetergeschrei verfolgte sie. »Im Gefängnis ist sie jetzt, mit Eisen an die Wand geheftet.« Alle waren vor Schrecken blass. Jeder schwieg, keiner wagte, laut Atem zu holen. »Ist es möglich«, sagte endlich Jacques-Épée, »kann es einen Toren geben, der nicht den klaren Aberwitz der Alten sieht und dass sie krank ist?« »Wir dürfen dies nicht dulden«, schrie Carieux. »Wir müssen gegen diesen Bischof protestieren.« Vernunft und Menschenverstand richtet er damit zugrunde. Der Herzog muss uns helfen. Damit er die Sache wichtig nimmt und um die Geistlichen sogleich zu schrecken, müssen wir Bürger uns sofort zusammentun, mit Waffen und Fahnen vor die Wohnung des Bischofs ziehen und den Törichten zwingen, alles ruhen zu lassen, bis unser wahrer Bischof von Rom wieder zurückgekehrt ist. »Keine Übereilung«, sagte Jacques-Épée. »Mäßigt euch, lieber heftiger Mann. Man könnte allzu leicht von Rebellion sprechen. Und unser Herzog würde sich gewiss dann auf die Seite der Geistlichen stellen. Noch ist Hoffnung, dass genügend Vernunft im Lande ist, um diesen Aberwitz unschädlich zu machen.« Dieser Meinung waren auch die Männer vom Magistrat und einige Schöffen. Man wollte gleich am folgenden Tage etliche aus ihrer Mitte nach Brügge zum Herzog senden, um ihn zu bitten, diesem Unwesen Einhalt zu tun. Alle verließen jetzt das Fest, erschreckt und voller Sorge, was sich aus dieser Begebenheit wohl entwickeln möchte.